damals eingeladen. Man sagt, wir wären gleich, doch gibt es eines, was uns trennt. Deutsch bleibt Deutsch und Fan bleibt Fan. Das Blut, das euch aus den Venen fließt, werdet ihr niemals haben. Denn diese stolze Volk, das lebt seit mehr als 1000 Jahren. Dieses schöne Land ist Deutsch und wird so bleiben. Wir lassen uns nicht ersetzen, wir lassen uns nicht vertreiben. Das Miteinanderleben, ja, das steht völlig fehl. Es gibt keinerlei Interesse, wir leben parallel. Da können sich die Sozis nur ihren aus den Fingern saugen. Ich brauche keinen Däner und keine fremden Glauben. Blut, das euch unter Venen fließt, das werdet ihr niemals haben. Denn dieses stolze Volk, das lebt seit mehr als 1000 Jahren. Dieses schöne Land ist deutsch und wird so bleiben. Wir lassen uns nicht ersetzen, wir lassen uns nicht vertreiben. Ihr könnt sinnlos diskutieren. So ist halt das Schicksal, ihr müsst es akzeptieren. Der Boden, auf dem wir leben, der Grund, auf dem wir streiten, ist ausschließlich dem Deutschen und wird es ewig bleiben. Das Blut, das euch aus den Venen fließt, werdet ihr niemals haben. Denn dieses stolze Volk, das lebt seit mehr als 1000 Jahren. Dieses schöne Land ist deutsch und wird auch bleiben. Wir lassen uns nicht ersetzen, wir lassen uns nicht vertreiben. Das Blut, das deutsch und die Venen fließt, werdet ihr